Ihr hört FM4 La Boom Deluxe. Am Mikrofon Sebastian Schlachter und in dem Mix war für euch gerade Funk the Void mit einem exklusiven Set. Er wird nächsten Freitag beim Open Air Festival in Alpendorf in St. Johann im Ponga auflegen. Das ist ein Festival, das wird am Montag, Mittwoch und Freitag stattfinden. Und ich unterhalte mich jetzt mit dem Veranstalter der ganzen Sause, nämlich Sharoop. Sharoop, wie ich gehört habe, haben sich dort schon viele Gäste angemeldet, vor allem viele Engländer. Wie kommt es dazu? Ja, ich lege seit 2016 auf ein Festival auf, das nennt sich GIF Festival in Birmingham. Und der Veranstalter ist ein Stammgast hier in St. Johann im Pongau, seit er 19 Jahre alt ist und mittlerweile ist er ja schon über 65. Den habe ich tatsächlich in der Arbeit kennengelernt. Und mein Chef damals, Gott hab ihn selig, leider ist er schon gestorben, der hat dem gesagt, dass ich ja auch auflege, Musik mache und tatsächlich sind wir dort ins Reden gekommen und 2016 hat er mich dann das erste Mal eingeladen zu seinem großen Festival und er hat ein Netzwerk natürlich in England von über 25.000 bis 30.000 Members. Okay. Und wie ich dann das erste Mal auf der Sternen war, war das einfach eine Vision, die was eingefallen ist, warum eigentlich nicht in England die Zimmer zu verkaufen und der ganze Woche ein Musikprogramm anzubieten. Quasi mit DJs und mit ihren Resident DJs natürlich auch und Local Support aus St. Johann und Umgebung natürlich. Und das hat sich so angeboten. Angefangen haben wir damals mit 17 Gäste und jetzt sind wir so zwischen 65 und 70, 80 ungefähr. Und das soll natürlich wachsen. Da haben wir natürlich auch eine größere Vision, wie das Ganze stattfinden soll. Mhm. Aber Step by Step. Open Air Festival mit Funk the Void, vielen anderen DJs und auch Timo Maas. Über den freuen wir uns ganz besonders. Er ist ja immerhin auch Grammy-Gewinner und so weiter, gell? Ja, Grammy-nominiert, gell? Grammy-nominiert, okay. aber auch ordentlich was, ne? Und, ja, natürlich. Und vor allem ein Urgestein. Ich würde sagen, Timo Maas, Bühne frei, oder? Ja, bitte sehr.